Kundgabe 5461a. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.08.1952. Inneres Wort. Licht. Wahrheit. Der göttliche Geist belehret euch recht. Und so ihr ihn sprechen lasset, könnet ihr nicht im Irrtum wandeln. Denn Gott selbst offenbart euch dann durch seinen Geist die reine Wahrheit. Er gibt euch, was ihr anfordert oder was ihr benötigt. Denn er teilet aus in Liebe und Weisheit, so wie es euch Menschen zum Heil eurer Seelen gereichet. Wo also die Liebe und Weisheit Gottes am Werk ist, kann nur das euch Menschen geboten werden, was euch zur Förderung eurer Seelenreife dienet. Und also habet ihr gleichzeitig ein Merkmal göttlichen Wirkens, so es der Seele des Menschen zum Aufstieg verhilft, so es also einen erzieherischen Wert hat, dass es dem Menschen verhilft zur Vollendung. Daran könnet ihr den Maßstab anlegen, so ihr im Zweifel seid, ob ihr ein göttliches Wirken annehmen sollet. Alles, was dem Menschen zum seelischen Ausreifen verhilft, ist gut und somit auch anzuerkennen, als durch Gottes Geist dem Menschen vermittelt. Dennoch wird noch zu prüfen sein, in welcher Weise der Geist Gottes auf den Menschen eingewirkt hat, der also Geistesgut als göttliche Offenbarung anerkannt haben will. Der Geist Gottes ordnet die Gedanken, er erhellet gleichsam das Denken des Menschen, und dieser kann nun nicht anders als recht denken und recht reden. Sein Verstand wird in der rechten Weise tätig, und man kann nun von einem guten, dem Willen Gottes entsprechenden Denken reden, das viel Segen stiften kann bei den Mitmenschen, weil jener niemals anders als gut und niemals anders als für Gott reden wird und darum auch in besonderem Segen steht. Und Gott wird dessen Denken stets recht leiten, so er reden will für ihn und sein Reich. Es wirket also wohl der göttliche Geist in jenem Menschen, doch nicht in so augenfälliger Weise, dass Gott durch den Mund dessen sich selbst äußert, dass also die göttliche Stimme selbst im Menschen spricht, der wohl für Gott und sein Reich redet, doch nicht als offensichtliches Werkzeug, das bewusst in seinem Dienst steht. Amen.